Hallo, wir sind wiederum zurück, Peter. Wir sind wieder da. Oder immer noch da. Wir sind immer noch da. Immer im selben Stuhl, stundenlang. Schön ist es hier. Ich finde es auch sehr schön. 37 Grad hat es draußen. Jetzt ist es schon Abend. Und jetzt hat es nur mehr 36 Grad. Draußen um 18 Uhr Abend. Und hier haben wir dem Himmel sei es gedankt Klimaanlage. Das ist sehr angenehm. Ja, notwendig in Teresina. Okay, Peter, du wolltest darüber reden, wie es dir gegangen ist, wie du dich gefühlt hast. Bei dem Gedanken hast du erlebt, dass du deinen Vater hast. Also es ging natürlich durch Jesus. Wenn man ein Leben lang lebt und denkt, man ist Christ und man kommt irgendwann in den Himmel, aber nicht so im Herzen das spürt, was man eigentlich spüren sollte, wenn man eine Beziehung hat. In mir ist etwas angefangen, in mir hat etwas angefangen zu leben, als ich verstanden habe, Jesus will mir etwas vermitteln. Er will mir etwas zurückgeben, was ich gerade nicht sehen kann. So. Und als ich mich angefangen habe, in Jesus zu sehen, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin bei einem Vater angekommen. Wow. Es ist in mir, also ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinem Freund, wir haben telefoniert und wir haben sehr intensiv ausgetauscht, was es bedeutet, in Jesus zu sein. Und es war in uns so eine Explosion, dass wir merkten, es gibt viel mehr als das, was wir auf der Erde erlebt haben, von der Familie, von Geschwistern, von Vater, von Mutter. Und auf einmal fühlten wir das. Es war für uns eine Realität und wir sind nach Hause gefahren, auf einem Heimweg von 20 Minuten, er in seinem Auto, ich in meinem Auto und wir haben jeder viermal angehalten, weil wir die Straße nicht sehen konnten. Wir haben geheult, Wow. Es hat in uns alles, es wurde sauber gespült. All das Durcheinander, die Gedanken, ob ich okay bin, ob ich nicht okay bin, lebe ich mein Leben korrekt, muss ich Dinge ständig korrigieren. Es war auf einmal alles okay. Und in uns lebt auf einmal dieser himmlische Gedanke, ich bin zu Hause angekommen. Wow. Ich habe einen Daddy. Und wir unterhielten uns nicht über unsere leiblichen Väter. Auf einmal spürten wir diesen Vater. Und wo wir in den Episoden davor über Jesus als die Tür und den Weg zum Vater sprachen, auf einmal merkten wir ja, dass es passiert. So, und diesen Gedanken halten wir bis heute am Leben. Wow, ich frage mich, Peter, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass Menschen Jesus leidenschaftlich lieben. Ich war so ein Mensch und ich kenne auch wirklich eine ganze Anzahl von Christen, die Jesus leidenschaftlich lieben, aber keine innige Vaterbeziehung haben, wenn Jesus es doch klar macht, dass er und der Vater ein und dasselbe sind. Verstehst du, was ich meine? Schau zum Beispiel. Es gibt Leute, ich kenne Christen, die sind überzeugt davon, Jesus ist ganz gut, aber der Vater ist streng. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Der Vater kann nicht strenger sein, als es Jesus war. So, als ob man die beiden trennen würde. Wenn die Bibel wahr hat, und die hat ja recht, dass Jesus mehrmals gesagt hat, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Schau, er sagt im Johannes im 14. Kapitel, da sagt er ja, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich das kapiert? Zeig uns den Vater, sagt er. Wenn du uns so den Vater zeigen würdest, er sagt, du siehst doch mich. Mit anderen Worten, was du nicht in Jesus siehst, findest du auch nicht im Vater. Das heißt, willst du den Vater sehen, schau Jesus an. Das ist der Punkt, zu dem ich hin will. Und was tun viele Christen? Und ich denke, hier ist ein Problem, das viele von uns, ich nicht mehr, aber viele von euch vielleicht noch lösen müssen. Du kannst kein richtiges Vaterbild bekommen, außer du siehst es in Jesus. Lass mich das betonen. Du kannst kein richtiges Vaterbild bekommen von Gott dem Vater, außer du siehst es in Jesus. Wenn du es in Jesus nicht siehst, ist es nicht der Vater. Wenn du den Vater anders siehst als Jesus, siehst du den Vater falsch. So einfach ist das. Wenn du den urteilenden Vater siehst, dann siehst du den falschen Vater, weil in Johannes 8 hat er der Ehebrecherin vergeben. Das war der Vater, hat ihr vergeben. Weil Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Also in dem Augenblick, wo die Ehebrecherin vor Jesus stand, sah Jesus den Vater, wie er ihr vergeben hat. Also meinst du damit, dass so wie Jesus das Leben gelebt hat hier auf der Erde, so hat er den praktizierenden Vater ausgelebt? Immer. Rate mal, warum Jesus bei dieser Hochzeit so viel Wasser in Wein verwandelt hat. Weil er ein Wunder tun wollte oder weil er den Vater sah, was tun? Ja, es ist ja jetzt sehr frisch in Gedanken. Er wollte zeigen, was der Vater gerade tut. Eben. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und das ist der Punkt, meine lieben Freunde, den so viele verpasst haben. So viele Christen, die wollen die Vaterliebe Gottes kennenlernen, aber sie wollen sie so kennenlernen, wie sie sie kennenlernen wollen. Ich will meinen Vater am Schoß erleben, weil mein Vater hat mich nie im Schoß gehalten. Ich will meinen Vater, dass er mich kuschelt, weil mein Vater hat mich nicht gekuschelt. Und wir suchen einen Umweg, zum Vater zu kommen. So weißt du, bei der Hintertür rein, da sitzt da hinten wo im Wohnzimmerstuhl, da setze ich mich auf seinen Schoß. Nur auf dem Umweg kommst du nicht zum Vater. Du kommst zum Vater nur durch Jesus. Und wenn du durch Jesus nicht zum Vater gehst, dann landest du nicht beim Vater. Dann landest du bei irgendeinem religiösen Bild vom Vater, aber nicht beim Vater. Würdest du sagen, dass Jesus das vereinfacht hat? Und wie er es vereinfacht hat. Und wie? Denk einmal. Für die Religiösen damals nicht. Für die Religiösen, die es wollten auch. Ah, die es wollten? Für die Religiösen, die es wollten auch. Natürlich. Es gab ja auch religiöse Leute, die sich auch dann Jesus zugewandt haben, wenn wir auch dann später noch lesen, auch in der Apostelgeschichte. Da gab es religiöse Menschen, die wurden leidenschaftlich für Gott und für Jesus. Aber natürlich die für denen die Erhaltung des Systems wichtiger war, als das Vaterherz Gottes, für die nicht. Aber für alle anderen hat es vereinfacht. Weißt du, Peter, ich habe so, als wir jetzt hier aufgenommen haben, habe ich mir Folgendes gedacht. Sobald die Jünger mal sagen zu Jesus, lehre uns beten, spricht er sofort vom Vater. Sofort. Er sofort sagt er. Ich hab mir das gedacht. Also die Jünger, die sehen, dass Jesus ständig betet. Er steht in der Nacht auf und geht irgendwo an einen ruhigen Ort und betet. Schlaft wieder nicht, betet schon wieder. Und die Jünger wollen jetzt beten lernen, weil offensichtlich müssen sie irgendwo gemerkt haben, dass so wie der betet, ist es anders, wie die Pharisäer uns das Beten beibringen. Die Pharisäer bringen uns das Beten bei, an öffentlichen Stellen lange Worte zu machen, viel zu reden, damit alle sehen, was ich für ein toller Beter bin. Viel zu plappern, um ähnlich Gott zu überzeugen, Gott etwas zu tun. Und auch viel zu plappern, damit alle sehen, was ich für ein guter Beter bin. Und die kannten ja nichts anderes. Die hatten ja niemanden, der einen Beten lernte. Und jetzt merken sie, dass Jesus zieht sich an einen einsamen Ort zurück zum Beten. Nicht auf die Straße, wo ihn alle zuschauen können. Und der Rabbi war ja der, von dem die halt gelernt haben. Eben. Und jetzt sagen sie, Herr, lehre du uns doch auch beten. Und das Erste, was er tut, ist sagt, okay, dann sag mal so, unser Vater, der du bist im Himmel. So fangt es mal an. Er sagt nicht, betet, Gott, dein Name ist Yahweh, was weiß ich. Unser Vater, der du bist im Himmel. Mal das erste Mal wieder anfangen. Das war schon die erste Blasphemie, Jesus. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe gelehrt über das Vaterunser. Wir haben da eine ganze lange Serie auf YouTube, auch auf Deutsch. Aber weißt du, heute wurde mir das erst so richtig bewusst, Peter. Auch das Vaterunser hat das Vaterbild verzerrt in dem Leben von vielen Christen. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Wir fokussieren uns auf den distanten Vater, weit weg, dessen Name so heilig ist, dass wir vorsichtig sein müssen. Anstatt auf den Vater, der mir jeden Tag Brot gibt. Wobei das Heiligen des Vaters, der im Himmel ist, die Bedeutung hast du ja, glaube ich, in der Serie da erklärt. Die habe ich erklärt, ja. Geheiligt werden der Name, ja, die habe ich erklärt. Ja, die empfehle ich euch übrigens sehr. Aber bleiben wir einfach daran, bei diesem Punkt. Mein lieber Freund, du brauchst unbedingt ein Erlebnis von Gott als deinen Vater. Das brauchst du. Auch wenn du es hast, brauchst du es noch mehr. Und auch wenn du schon viel hast, brauchst du es trotzdem noch mehr. Weißt du, es war für mich nicht ein einfacher Weg, den Weg zu gehen von meiner tiefen Liebesbeziehung zu Jesus hin, auch eine tiefe Liebesbeziehung zum Vater aufzubauen. Das sage ich euch. Und ich habe nach wie vor eine sehr leidenschaftliche Beziehung mit Jesus. Die habe ich. Aber ich bin einfach dankbar, dass ich vom Geist Gottes herausgefordert wurde, dass ich mich nicht begnügen darf mit einer tiefen, leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus. Ich muss eine tiefe, leidenschaftliche Beziehung zu meinem Vater im Himmel haben. Weil der Vater im Himmel ist ja derjenige, der diese tiefe innige Beziehung mit mir will. Und Jesus hat sie ermöglicht. Und wenn ich diese tiefe Vaterbeziehung nicht habe, dann nehme ich ja einen Teil des vollbrachten Werkes des Kreuzes nicht an. Ja klar, nur ein kleines Teil sehe ich dann. Nur einen Teil des Ganzen. Nur ein Teil des Ganzen. Du hast jetzt in dieser Serie schon 2-3 Mal gesagt, wie fühlt sich der Vater? Wie fühlt sich der Vater, wenn wir nur seinen Sohn anschauen? Ich denke ganz bestimmt, dass der Vater sich traurig fühlt, weil der Vater will ja seine Kinder in die Arme nehmen. Schau, der Vater sagt, Jesus, meine Kinder sind getrennt von mir. Die sind weit weg, die sind abtrünnig, die sind getrennt von mir, die Sünde hat alles kaputt gemacht. Jesus, ich will meine Kinder zurückhaben. Bringst du mir die Kinder zurück? Es ist schon interessant, dass Jesus der Erstgeborene von vielen Brüdern ist. Das heißt, Jesus hat viele Geschwister, die Kinder des Vaters geworden sind. Und wenn du liest in Jesaja 53, was der Tod Jesus bewirkt hat, das geht dir direkt über in Kapitel 54. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hattest. Denn was wird sein? Vielmehr werden die Kinder sein der Unfruchtbaren, als der, der einen Mann hat. Die Kinder. Vielmehr werden die Kinder sein. Der Vater will die Kinder zurückhaben. Und der Teufel, der will nicht, dass wir wieder die Kinder unseres geliebten Papas werden. Nicht im Erleben will er das. Weil er kann sie nicht verhindern. In dem Augenblick, wo wir uns Jesus hingewandt haben, sind wir ja Vaters geliebte Kinder. Aber er will halt mit allen Mitteln verhindern, dass wir Jesus erleben. Okay, da kann er ja nichts machen. Aber wann er kann, wird er versuchen, dass wir nicht ein tiefes, wirklich gutes Vaterbild und Vaterbeziehung in unserem Leben haben. Mhm. Denn damit macht er auch so viel kaputt. Er erinnert uns an das, was Jesus schon gelöst hat. Es gibt nichts mehr zu tun. Ja. Er erinnert uns immer an das, was davor war. An alte Schmerzen, an alte Denkmuster. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, warum Jesus kam. Immer wieder. Was Jesus eigentlich wollte. Er wollte uns an die Hand nehmen und zum Vater führen. Ja. Jesus, er war, wenn du mal durchstudierst, die Evangelium, wie oft Jesus vom Vater geredet hat und wie oft er die Aussage gemacht hat, ich und der Vater sind eins. Er blickte auf zum Himmel und er dankte dem Vater. Lazarus am Grab, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Jesus erlebte uns diese innige, tiefe Beziehung zwischen Sohn und Vater vor, damit wir ein Modell haben. Das Perfekte. Absolut. Er war auf der Erde, auf der wir jetzt leben. Absolut. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte, hat der Vater gesagt, bevor Jesus das erste Wunder getan hat. Und was glauben wir? Wir glauben, wir müssen Wunder tun, beten, fasten, uns anstrengen, damit der Vater auch sagt, das ist mein geliebter Sohn. Aber der Vater sagt es, bevor Jesus noch was getan hat. Also, wenn das wahr ist, und davon gehen wir ja aus, dann ist das lebensverändernd. Ja. Das ist so stark lebensverändernd, dass der Vater, der jetzt nicht mehr auf der Erde ist, der mein leiblicher Vater ist, ob er lebt oder nicht lebt, darauf gar keinen Einfluss mehr hat. Es kann alle Wunden, alles lösen, wenn ich weiß, es gibt einen Vater, der mich liebt, ohne dass ich etwas für ihn tue. Wenn ich mich mit Jesus eins sehe. Mhm. Weil Jesus ist ja mein großer Bruder. Mhm. Ich darf das eins zu eins für mich nehmen. Mhm. Und weißt du was? Schau, wir müssen immer mit, und ich werde nicht müde werden, zu dem Punkt zurückzukommen. In Jesus siehst du den Vater. Alles, was Jesus tat, tat der Vater. Wie Jesus sich ausdrückte, drückt sich der Vater aus. Und im Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus Folgendes. So wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Mit anderen Worten, wenn Jesus der ganz genaue Ausdruck des Vaters ist, das Ebenbild des Vaters, und Jesus uns gleich liebt, wie der Vater im Himmel Jesus geliebt hat, dann liebt der Vater im Himmel uns auch so, wie er Jesus liebt. Weil Jesus ist das Ebenbild, der Ausdruck des Vaters. Mit anderen Worten, der Vater liebt Jesus nicht mehr, als er dich liebt, mein Freund. Der Vater hat Jesus nicht lieber als dich, Peter. Ihr seid beide seine Lieblingssöhne. Ich weiß. Ich mach Schluss. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Tschüss, wir sehen uns bald. Ciao, ciao.